Kundgabe 4920. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.06.1950. Ich werde euch die Worte in den Mund legen. Was euch zur Stunde gegeben wird, das redet. Und fürchtet nicht, die euch zur Verantwortung ziehen. Denn sie werden keine Gewalt haben wider euch, solange ich neben euch stehe, solange ich durch euch rede, und wahrlich so, wie sie es benötigen. Ich werde euch die Worte in den Mund legen, also brauchet ihr nicht zu überlegen eurer Rede Sinn, weil ihr doch nur das Sprachrohr seid, durch das ich mich kundgebe denen, die wider euch sind. Es wird nicht mehr lange Zeit sein, da alle zur Verantwortung gezogen werden. Die Kämpfer sind für mich und mein Reich, wo sie bedrängt werden, vom Glauben zu lassen und mich zu verleugnen. Und ihr werdet täglich den Abfall von mir erleben, weil der irdische Lohn die Menschen lockt und sie mich um diesen verraten. Sie werden sich nicht mehr zu mir bekennen. Sie werden mir abtrünnig werden, weil sie im Herzen schon längst mir entfremdet sind. Und dann wird auch scharf vorgegangen werden gegen die Meinen, gegen den kleinen Kreis wahrhaft Gläubiger, die standhaft bleiben wollen. Und es wird dann die Kraft des Glaubens offenbar werden, denn die sich nun im Herzen an mich wenden um Hilfe, deren Glaube wird unerschütterlich werden und jede Angst vor weltlicher Macht schwindet. Sie werden reden für mich und ständig meine Nähe fühlen. Und also werden sie auch frei aus sich herausreden. Und doch bin ich es, der da redet und ihnen die Kraft gibt zu offenem Widerstand. Wer für mich arbeitet in dieser Zeit, der wird bekämpft werden. Wer aber bekämpft wird, der hat mich als Streiter zur Seite. Denn ich weiß um alles, was noch so verborgen gehalten wird. Also weiß ich auch, wer in Not ist, um meines Namens willen, und komme als treuer Helfer in jeder Not. Und nun wird offensichtlich meines Geistes Wirken in Erscheinung treten. Denn meine Diener auf Erden verfügen über ein Wissen, dass jeder weltlich kluge Mensch geschlagen wird und die Art des Vortragens ihn stutzig macht. Denn jeden Einwand, jede Frage, jeden Zweifel vernehme ich und gebe darauf die rechte Antwort. Und ohne jegliche Vorbereitung werden meine Diener imstande sein, die Probleme zu erklären, die weise sein wollende Menschen aufwerfen. Doch sie sind es nicht, die reden, sondern ich selbst gebe Rede und Antwort. Und mir ist wahrlich kein Gegner gewachsen. Diese Zeit wird sehr schnell kommen. Denn mein Gegner erhebt sich über mich und wendet das letzte Mittel an. Er sucht jeglichen Glauben zu zerstören und beeinflusst die irdischen Machthaber, Verfügungen zu treffen, die gegen die Gläubigen gerichtet sind, die also einen Kampf bedeuten gegen alle, die mir noch anhangen. Und dieser Kampf wird nicht lange dauern. Er wird mit aller Schärfe geführt werden. Und ich selbst werde die meinen anführen, zum letzten Streit, aus dem sie siegreich hervorgehen werden, weil ich nie und nimmer besiegt werden kann. Amen.